Krähe war mit mir aus der Stadt gezogen, ist bis heute für und für um mein Haupt geflogen. Krähe, wunderliches Tier, willst mich nicht verlassen, meinst wohl bald als Beute hier meinen Leib zu fassen. Nun, es wird nicht weit mehr gehen an dem Wanderstabe. Krähe, lass mich endlich sehen, Treue bist du Krähe.